Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Es ist das Möbelstück, in dem wir die meiste Zeit verbringen. Und es steht in jeder Wohnung, mal größer, mal kleiner, schlicht oder pompös. Wir alle erleben so vieles im Bett. Schönes und auch weniger Schönes. Gründe, dem Bett einen eigenen Beitrag zu widmen, gibt's also reichlich. Ein Bett sieht, wie wir geboren werden und wie wir sterben. Es ist die Bühne, auf der das Menschengeschlecht abwechselnd interessante Dramen, lächerliche Possen und entsetzliche Tragödien aufführt. Es ist eine mit Blumen geschmückte Wiege. Es ist der Thron der Liebe. Es ist ein Grab. Das Bett ist mehr als ein Möbelstück, mehr als Stuhl, Tisch oder Schrank. Das Bett ist ein zentraler Ort der menschlichen Existenz. Es ist Zeuge von Lüge und Leidenschaft. Es kann Geborgenheit geben. Es ist Rückzugsort und der Ort, an dem in schlaflosen Nächten wichtige Gedanken gedacht und Entscheidungen getroffen werden und wo der Mensch mit sich, Gott und der Welt ringt. Ein eigenes Bett zu haben, einen Platz zum Schlafen, das ist mehr als vier Beine, vier Pfosten und ein Lattenrost. Es ist ungefähr ein ähnliches Gefühl, wie ein Dach über dem Kopf zu haben. Ein Bett steht für Zuhause sein. Wer ein Bett hat, kann nachts in Ruhe schlafen und sich ausruhen und tags leben. Ein eigenes Bett zu haben ist bis heute aber keine Selbstverständlichkeit. Jedenfalls nicht überall auf der Welt und vor allem nicht für Menschen auf der Flucht. Ein Bett, ein Mensch, ein Platz im Leben. Schon in der Jungsteinzeit haben die Menschen versucht, sich auch nachts vor Kälte und Nässe zu schützen. Ohne Pelz, ohne Fell, wie es die Tiere von Haus aus besitzen, war die Entwicklung einer warmen und trockenen Schlafstadt lebensnotwendig. Bereits vor 77.000 Jahren schliefen die Menschen nicht mehr auf dem kahlen Boden, sondern schätzten ein bequemes, wärmendes Nachtlager. Das beweisen archäologische Funde in Südafrika. Aus Ästen, Binsen und Blättern wurden weiche Unterlagen gefertigt und in Höhlen gelegt. Diese Steinzeitmatratzen wurden sogar mit einer Art Insektenmittel präpariert, aus zerkleinerten Blättern eines Lorbeerbaums der Region. Lorbeer setzt offenbar Chemikalien frei, die Insekten vertreiben. In der Antike gab es dann die ersten kunstvoll verzierten Liegen. Auf altägyptischen Vasen sind sie abgebildet. Die Perser hatten Betten mit Elfenbein besetzt und mit prächtigen bunten Teppichen ausgelegt. Die Bettgestelle aus Holz und Bronze waren aber ein Privileg der Oberschicht. Wie später auch noch bei den Griechen und Römern. Hier ruhte und speiste man sogar. Deshalb hatten die Betten meist auch eine Lehne. Auch in der Bibel werden Betten bereits erwähnt. Unter anderem das berühmteste Babybett bis heute, die Krippe, in der Jesus geboren wurde. Doch nicht nur sie. Und da Jakob vollendet hatte die Gebote an seine Kinder, tat er seine Füße zusammen aufs Bett und verschied. Erstes Buch Mose 49. Im Mittelalter war ein eigenes Bett noch wahrer Luxus. Nur vornehme Leute hatten eines und legten sich am liebsten nackt unter die Pelzdecken. Das Bett ist der Himmel der Armen. Sprichwort aus Venedig. Ein eigenes Bett zu haben, blieb für den Großteil der Bevölkerung in Europa im Mittelalter aber nur ein Traum. Die ersten Bettgestelle bauten zwar nachweislich die Wikinger ab dem 8. Jahrhundert, in den ärmeren Schichten wurde aber weiter oft lediglich der Fußboden mit Teppichen ausgelegt. Und gab es ein Bettgestell, dann nur eins für die ganze Familie und das ohne Matratze. Auf Stroh drängten sich Eltern und Kinder. Selbst Ritter mussten sich zu zweit oder zu dritt ein Bett teilen. Thorsten Albrecht, Kunstreferent bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Hannover und Bettexperte aus Leidenschaft, über die Geschichte des Bettes. So richtige Bettgestelle, so wie wir sie jetzt kennen, sind auch erst im frühen Mittelalter dann auch entstanden. Zum Beispiel in Norddeutschland kann man dann nachweisen, dass dann erst so ab dem 8., 9. Jahrhundert Bettgestelle auch vorhanden waren. Vorher gab es dann meistens so eine Schlafbühne, also etwas erhöht vom Boden, damit man nicht die Bodenkälte oder Feuchtigkeit dann so mitnehmen muss. Und dann gab es so richtig kleine Bühnen, auf die man sich dann gelegt hat. Und dann kamen eben Felle und so weiter noch drauf. Das gibt es sowas auch noch in den südostasischen Ländern. Also diese alte Traditionen sind irgendwo in bestimmten Ländern auch noch da. Ein eigenes Bett, das hatten auch noch bis ins 19. Jahrhundert längst nicht alle Menschen in deutschen Großstädten. Schlafgänger nannte man beispielsweise Schichtarbeiter, die gegen ein geringes Entgelt die Betten der eigentlichen Wohnungsinhaber tagsüber nutzten, während diese selbst bei der Arbeit waren. Frühstück war nicht inbegriffen. 1895 wurden in Berlin 79.435 Schlafstellenleute gezählt, in Dresden 19.836 und in Leipzig 19.101. In manchen Fällen war dasselbe Bett von zwei oder gar von drei Personen im 8-Stunden-Wechsel innerhalb 24 Stunden benutzt, ohne somit einen Augenblick kalt werden zu können. Diese Bettgeher oder Schlafburschen, wie man die Schlafgänger auch nannte, trugen so übrigens auch zur Verbreitung von Infektionskrankheiten bei, was Epidemien wie die von Tuberkulose oder Krätze begünstigte. Ein Drittel des Lebens verbringen wir in der Horizontalen, denn im Stehen schlafen wie die Pferde kann der Mensch nicht. Das ganze Leben wird von dem ältesten und meistbenutzten Möbelstück entscheidend geprägt. Das Bett ist der intimste Ort der Wohnung, ein Doppelbett vielleicht sogar ein Symbol der Liebe. Das Bett, Privatsache, heute zumindest. Aktionen wie von Yoko Ono und John Lennon 1969, die das Bett als politische Plattform nutzten, Bed In, Kuscheln für den Weltfrieden, Make Love, Not War, sind heute eher eine Seltenheit. In der Zeit des Absolutismus war das dagegen üblich. Also, dass das Bett als politische Plattform genutzt wurde, der Rest nicht. Im Absolutismus war das Bett Schaltzentrale und politische Bühne. Ein besonders prunkvolles Bett zu haben, war Statussymbol, wie schon in der Antike bei den Pharaonen und Konsuln und Kaisern. Der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Hat sogar aus dem Bett heraus regiert. Schon das Aufstehen war ein Staatsakt. Das morgendliche Lever du Roi war ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis. Täglich um 8 Uhr empfing der König nacheinander seine Familie, diverse Adlige, seine Leibärzte sowie Minister und Staatssekretäre, während er selbst noch im Bett lag, sich ankleidete und frühstückte. Seine Majestät war also auch stets im Bett im Dienst. Dank Laptops, dank Internet und Smartphone ist das Bett heute, gut 300 Jahre später, wieder zum Arbeitsplatz geworden. Homeoffice ist bei vielen heute Bed Office. Mit dem Computer und Handy im Bett. Praktisch, chillig. Und man kann sogar arbeiten, wenn man krank ist. Oder vielleicht sollte man eher sagen, in Zeiten von Internet und allgemeiner Verdichtung der Arbeit wird sogar von einigen Arbeitnehmern heute erwartet, dass sie auch krank zu Hause im Bett arbeiten. Noch in anderer Hinsicht hat Ludwig XIV. Bettgeschichte geschrieben, sozusagen als Förderer, wenn nicht sogar Initiator des höfischen Im-Bett-Gebärens, weiß Claudia Lowitz. Sie ist Hebamme. Im Paradeschlafzimmer Ludwig XIV. Fanden unter seiner königlichen Anwesenheit Geburten von 19 Königskindern statt. Der wollte nämlich seinen Mätressen beim Gebären zuschauen. Und weil das im Sitzen so schwierig ist, unter all den Röcken da noch was mitzubekommen, hat er angeordnet, dass die liegen sollten. Und dann stand er persönlich hinterm Paravent, hat zugeschaut. Und diese Methode, die wurde höfisch. Also sie hat sich von Versailles aus ausgebreitet. Es wurde modern, im Bett zu liegen, wenn das Baby kommt. Auch heute noch steht ein klassischer Kreissaal im Krankenhaus voller Betten. Und das Klischee von der Frau, die im Bett beim Gebären schreit, hält sich hartnäckig. Die Wehen treiben die Frau eher aus dem Bett, sagt Claudia Lowitz aus München. Geburt findet normalerweise vor dem Bett, neben dem Bett, manchmal auch im Badezimmer, da wo die Frau vielleicht gerade gebadet hat oder wo sie sich gut abstützen konnte, irgendwie an der Kommode. Das Bett kommt eigentlich erst zum Einsatz nach der Geburt. Das Baby ist da, die Plazenta ist da und dann endlich darf man sich zurücklegen. Doch wo soll das Kind liegen? Mutternähe oder eigenes Bett? Eine Wohlstandsdiskussion des 21. Jahrhunderts, meint die Hebamme. Dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, unser Kind auszulagern, das ist ja auch ein bisschen ein Luxusproblem, dass wir uns überhaupt entscheiden dürfen. Ja. Früher gab es ein Zimmer und da wurde geschlafen und das war auch entsprechend warm im Winter und es gab gar nichts anderes. Ja. Und die Nähe zueinander, die war ja überlebenswichtig. Die Frage, wo schläft mein Kind, die hat sich eigentlich nie gestellt. Das ist eine moderne Frage. Eine moderne Frage und eine Entscheidung, die nur die Eltern selbst treffen können. Eine Fülle von Möglichkeiten steht dabei heute zur Auswahl. Wiege, Babybay, Babybett, Kinderbett, Beistellbett. Nur das Wochenbett steht nicht zur Verfügung. Denn mit Wochenbett bezeichnet man kein Bett, sondern einen Zustand. Die 40 Tage nach der Geburt. Die Frau ist ja nicht krank, aber sie gehört viel in die liegende Position. Ja, sie soll liegen, sie soll sich ausruhen, sie soll auch nicht in ihrer Alltagskleidung schon wieder sich befinden, sondern eher Schlafanzug, Nachthemd, Bademantel. Ja, das ist so die Dienstuniform im Wochenbett. Das rate ich den Frauen, vor allen Dingen, wenn es das zweite Kind ist oder das dritte, weil dann sieht die ganze Familie, es ist noch nicht wie vorher. Und Wochenbett dauert ja 40 Tage. Auf der ganzen Welt ist das so, dass es 6 Wochen dauert. Lalelu, vor dem Bettchen stehen 2 Schuh und die sind genauso müde. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Im Bett verbringt der Mensch nicht nur die ersten Tage seines Lebens, sondern meist auch zum Großteil die letzten vor dem Sterben. Krankenbett, Pflegebett, Totenbett. Gerade dann, wenn ich nimmer aufstehen kann, ist es so der letzte Bereich, der dann wirklich nur mir gehört. Und wo ich auch meine Intimsphäre haben möchte und dass da auch niemand einfach sich draufsetzt und meinen Bereich da sozusagen wieder in Besitz nimmt, sondern nur mit Erlaubnis. Ich denke, man muss gut hinspüren, ob derjenige, der im Bett liegt, will, dass jemand sich da aufs Bett setzt oder ob er auch möchte, dass man sich eben neben das Bett setzt, weil das mein letzter eigener Bereich ist und ich da nicht unbedingt immer jemand drin haben will. Schwester Therese von den Dillinger Franziskanerinnen arbeitet für den ambulanten Hospizdienst der Caritas in München und auf der Palliativstation der Barmherzigen Brüder. Sie begleitet Menschen am Kranken- und am Sterbebett und auch die Angehörigen am Totenbett. Oft steht das Bett in den letzten Stunden des Lebens nicht mehr im Schlafzimmer, sondern wird ins Wohnzimmer, in den Lebensmittelpunkt gestellt. Schwester Therese weiß, gerade für Bettlägerige bedeutet es viel, in der gewohnten Umgebung und im eigenen Bett zu schlafen. Ein Stück Heimat. Ich denke, dass auch viele Menschen, gerade die zu Hause eben noch gepflegt werden, ja auch gar nicht mehr in ihrem eigenen Bett liegen, das so ihr Bett war, sondern oft dann in einem Pflegebett. Die Betten, die man halt verstellen kann, die man für die Pflege eben rückengerecht anpassen kann und wo man auch einfach so Kopfteil hochstellen kann oder so halt mit den Füßen das auch ein bisschen bequemer machen kann. Ich vermute, dass es schon ein Schritt ist, von dem eigenen Bett in ein Pflegebett zu wechseln, weil es doch nochmal auch ein äußeres Zeichen dessen ist, dass ich pflegebedürftig und krank bin. Menschsein bedeutet auch, seine Position immer wieder zu verändern, in Bewegung zu bleiben. Zu wissen, dass nach dem Hinlegen auch wieder das Aufstehen kommt. Wird dieser Kreislauf durchbrochen, wird das Bett zum Gefängnis. Wenn man wirklich krank ist, und dann brauchen wir ja jetzt nicht, noch gar nicht an schwere Krankheit denken, auch wenn man eine gescheite Grippe hat, heuer diese Grippewelle, dann ist das Bett schon nochmal ein ganz anderer Ort, wo man sich wünscht, rauszukommen. Und so denke ich, ist es für die Schwerkranken und Sterbenden letztendlich auch so, dass die das jetzt nicht als den Erholungsort ihres Lebens empfinden, sondern dass sie einfach das auch aushalten müssen, im Bett zu liegen und nicht mehr raus oder nur kurz raus zu können. Wohl dem also, der sich abends gern und ganz freiwillig ins Bett legen kann. So wie Schwester Therese. Wenn ich gearbeitet habe, dann freue ich mich abends schon auch, wenn ich ins Bett gehen darf. Und dann ist das auch ein guter Ort. Ich brauche zum Beispiel auch mehrere Kissen unterm Kopf. Manche liegen ja eher flach. Auch das ist so das, was man individuell dann da zusammenstellen kann. Und ich habe meistens auch ein Federbett, auch im Sommer. Manche brauchen das, manche eben weniger. Bettsocken gibt es auch, die habe ich aber nicht. Eine Schlafmütze braucht Bettexperte Thorsten Albrecht dagegen nicht. Und auch keine Bettflasche. Heute helfen die mit Wasser gefüllten Wärmflaschen vielen Menschen gegen Verspannungen im Hals-Schulter-Bereich oder bei Bauchschmerzen. Die Vorläufer der Bettflasche, heiße Ziegel oder heiße Steine, wurden früher zum Vorwärmen in Tücher eingewickelt ins Bett gelegt. Um 1520 gab es die ersten Flaschen aus Zinn. Über Nachttöpfe, über Mützen, Socken oder Bettflaschen lässt sich reden. Was Thorsten Albrecht aber ganz und gar nicht im Bett braucht, das sind Bettwanzen. Wenn man irgendwo auch auf Reisen war, musste man da immer mit rechnen, dass man dann in ein verwanztes Bett kam oder sich legen musste. Das merkte man am Anfang dann erst nicht, aber im Laufe der Nacht kamen dann die Wanzen und haben dann eben Blut gesaugt. Und das war doch sehr unangenehm. Neben Flöhen, was auch in den Betten dann vorkam, gab es unter anderem dann auch in den Strohsäcken Mäuse, die sich da eingenistet haben. Es keuchte und fleuchte nicht nur der Mensch da drin, sondern eben noch viel anderes Getier. Und heute, im 21. Jahrhundert, sind die Wanzen wieder da. Erst waren sie scheinbar nur in New York ein Problem. Jetzt hört man es von Berghütten und großen Hotelketten auch bei uns. Eingeschleppt mit dem Reisegepäck von Fernreisen. Die Bettwanze erlebt ein Comeback. Wanzen sind lichtscheu. Von Wärme werden sie angezogen. 37 Grad reichen da schon. Ein warmer, menschlicher Körper im Bett. Und dann wird kräftig zugebissen und Blut gesaugt. Und da haben sie auch dann diese Quaddeln, das sind so rote Stellen, und dann merken sie das. Also in der Regel wacht man dann auch in der Nacht auf. Also sie sind so nicht knapp einen Zentimeter groß und ziemlich platt und die stinken. Die lösen so ein Sekret aus und deswegen kann man eigentlich, wenn man in einen Raum reingeht, diesen typischen Wanzengeruch dann schon erkennen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Bewährte Hausmittel gegen Wanzen. Nehmen Sie Nelkenöl, Lavendelöl oder Pfefferminzöl und träufeln Sie es in eine Duftlampe. Oder geben Sie ein paar Tropfen in kochendes Wasser. Es ist wichtig, dabei Türen und Fenster zu verschließen, sodass das Hausmittel richtig wirken kann. Findet man danach tote Parasiten, lassen sich diese einfach mit dem Staubsauger entfernen. Bettwanzen sterben übrigens nicht nur bei dauerhaften Minusgraden, sondern auch bei Hitze ab. Machen Sie also mit dem Haarföhn auf höchster Stufe Jagd auf das Ungeziefer. Auch schwer zugängliche Stellen, wie zum Beispiel der Spalt zwischen Schrank und Wand, lässt sich mit dem Föhn behandeln. Auch Klappbetten helfen gegen Wanzen. Klappbetten sind zwar heute nicht mehr so in, höchstens für Besuch oder auf dem Campingplatz. Früher dagegen nahmen die, die es sich leisten konnten, ihr eigenes Bett zusammengeklappt auf Reisen mit, wegen der Bettwanzen. Das Klappbett war garantiert wanzenfrei. Fürsten taten das beispielsweise. Das Bett darf nicht alles sagen, was es weiß. Deutsches Sprichwort. Gerade dem Ehebett wird da manchmal viel abverlangt. Jedenfalls sieht man das in vielen Filmen. Und auch in Romanen ist das Bett, besonders das Doppelbett, nicht nur Sinnbild der Liebe, sondern auch Ort des Betrugs und der Untreue. Gerade das Doppelbett sollte dem Ehepaar und nur diesem dienen. Wenn ein Ehepaar sich neu eingerichtet hat, war eigentlich das Schlafzimmer der zentrale Raum, der ausgestattet wurde. Und man kaufte eigentlich nur einmal sein Ehebett. Und das hielt dann in der Regel das gesamte Leben. In Zeiten, als die meisten Ehen nicht getrennt wurden, war das jedenfalls so, weiß Bettexperte Thorsten Albrecht. Doch auch heute, trotz hoher Scheidungsrate, ist das Schlafzimmer mit Doppelbett Bestandteil jedes Wohnungsgrundrisses. Diese Einteilung hat sich im 19. Jahrhundert im deutschen Bürgertum durchgesetzt. Zum modernen Schlafzimmer gehören außerdem ein Schrank, zwei Nachttische und bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts auch eine Frisierkommode. Doppelbett, Stockbett, Futon, Himmelbett, Hochbett, Wasserbett, Camping. Welches Bett? Welche Matratze? Weich, mittel, hart, Federkern, Taschenfederkern, Schaumstoff? Welche Decke? Warm oder eher kälter? Daunen oder Synthetik? Welcher Bezug? Leinen oder Frotte? Alles wird wohl überlegt ausgesucht und nicht selten testgeschlafen. Ganz nach der alten Weisheit: So wie man sich bettet, so schläft man. Eine Riesenindustrie steht hinter dem Bett. Wichtig für einen guten Schlaf ist aber auch der Standort des Bettes, hat man herausgefunden. Feng Shui-Berater helfen da zum Beispiel weiter. Und für viele ist auch wichtig, was hänge ich über meinen Kopf, wenn ich schlafe? Soll es ein Kreuz sein, ein Schutzengel, ein Familienbild oder einfach nichts? Ein spiritueller Traumfänger? Das Bett, Ort der Ruhe, der Liebe, der Geburt und des Todes. Aber auch der Ängste, die am Tag verdrängt werden. Reich dokumentiert in der historischen Volkskunde ist die Angst vor dem sogenannten Alpdruck, der den Menschen im Bett überfällt. Die mythische Gestalt des Trut hockt sich nach alter Vorstellung auf den wehrlos liegenden Körper und scheint ihn fast zu erdrücken. Heute weiß man, dass Druckgefühl und Enge in der Brust ernstzunehmende Symptome für einen Herzinfarkt, aber auch für aufgestaute Ängste sein können. Im Bett, im Schlaf, durchlebt der Mensch in einer anderen Bewusstseinsebene das Erlebte, das Gefühlte und das Gefürchtete. Denn das Bett ist auch der Ort der Träume und Albträume. Schlaflose Nächte im Bett. Sie können das Resultat übermächtiger Ängste, aber auch reger Fantasien und Gedankenspiele sein. Und so wird das Bett auch zum Ort der geistigen Freiheit, in der der Mensch mit seinen Ideen und Gedanken ungestört vom aktiven Alltag auf Erlebnisreise gehen kann. Das Bett spielt in vielen zentralen Momenten unseres Lebens eine wichtige Rolle. Es ist die Bühne unseres Lebens. Das hat der französische Schriftsteller Xavier de Maistre treffend beschrieben. Es sieht, wie wir geboren werden und wie wir sterben. Es kennt uns vom ersten Moment an und bis zum letzten Atemzug. Im Bett lebt die Erinnerung an außergewöhnliche Stunden eines Lebens fort. An verstorbene Menschen, an Stunden der Liebe, des Schmerzes, der Ängste und der Hoffnung. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast. Barbara Weiß hat sich über die Geschichte und Bedeutung des Bettes Gedanken gemacht. Regie führte Eva Demmelhuber, in der Technik war Adele Kurzil. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Christian Schuler. Redaktion Bernhard Kastner.